Wichtig sei, dass die meisten der Hilfsgeister Tiergestalt besitzen, also in Bären, Wolfs, Hirsch, Hasen und in verschiedener Vogelgestalt auftreten. Komponente 3 ist die Berufung. Geister, wenn auch eher selten tiergestaltig, sind es, die den Schamanen auserwählen. Diese Berufung geschieht fast immer gegen den Willen des zukünftigen Schamanen. Er wehrt sich gegen die ihn auffordernden Mächte, wird aber schließlich doch gezwungen, sich ihren Wünschen zu fügen. In zahlreichen Gesellschaften äußert sich die Initiation durch eine schwere Krankheit. Erst die Annahme des Rufs führt zur Heilung. Die zur Berufung führende und von Halluzinationen, Visionen, Ohnmachtsanfällen begleitete Krankheit tritt häufig in der Pubertätszeit auf. Aber es gibt auch andere Formen der Berufung. Manche werden als Schamane geboren. Entweder, weil die Gabe in mütterlicher oder väterlicher Linie vererbt wird oder weil gewisse körperliche Anomalien das Neugeborene als zukünftigen Schamanen ausweisen. Das Kind kommt mit Zähnen, überzähligen Fingern und dergleichen auf die Welt. Eine weitere Erwählungsoption stellen Unfälle oder beeindruckende Erlebnisse dar. Komponente 4 ist die Schamaneninitiation. Der eigentliche Übergang zum Schamanen geht mit einer grundlegenden Veränderung einher. Geistiges Kernstück ist der mystische Tod und die Wiederbelebung des Kandidaten. Oft erlebt dieser dabei, wie die Geister seinen Körper zerstückeln, die Gebeine reinigen und wieder zusammensetzen, das Skelett mit neuem Fleisch versehen und erneut zum Leben erwecken. Davor oder danach erfolgt die Schulung, das Schamanentraining und schließlich die öffentliche Weihe des Schamanen. Komponente 5 nennt Weider die Jenseitsreise. Ohne dem alten Lehrer zu nahe treten zu wollen, wir vermeiden den Begriff des Jenseits, weil er stark mit der strikten Trennung zum Diesseits in christlicher Tradition zusammenhängt. Die andere Welt der Geister aber ist nie so entschieden von der eigentlichen Realität separiert. In die bricht der Schamane auf, wenn es gilt, die Seele eines Verstorbenen ins Totenreich zu geleiten, eine flüchtige oder entführte Seele aufzuspüren und zurückzuführen oder um die Geister zu befragen.